fällst jetzt auf Gefühle nicht mehr rein. Und du traust mir nicht, wenn ich sag, ich brauch dich. Denn auf Wunder lässt du dich jetzt nicht mehr ein. Denn eines Tags vielleicht wird es doch mit uns passieren. Einmal irgendwann vielleicht teilst du Tag und Nacht mit mir. Meine Hände heilen die Wunden, tief in deiner Seele drin. Wenn du einmal willst, dass ich immer bei dir bin. Ich weiß, in dir brennt irgendwo so ein Licht. Und eines Tages schon sag mir nicht, dass das so sinnlos wäre. Denn eines Tags vielleicht wird es doch mit uns passieren. Einmal irgendwann vielleicht teilst du Tag und Nacht mit mir. Meine Hände heilen die Wunden tief in deiner Seele drin. Wenn du einmal willst, dass ich immer bei dir bin. Meine Hände heilen die Wunden tief in deiner Seele drin. Wenn du einmal willst, dass ich immer willst, dass ich immer bei